Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So after Paul convinces us that everything is a lie, if you don't believe that he raised from the dead. Nachdem Paulus uns davon überzeugt hat, dass alles eine Lüge ist, wenn wir nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Then he says, if the dead aren't raised up, that would mean that Christ has not been raised up either. Sagt er, wenn die Toten nicht auferweckt werden, würde das bedeuten, dass auch Christus nicht auferweckt worden ist. So, either Christ and the dead or Christ not and the dead neither. Also entweder Christus und die Toten oder Christus nicht und die Toten auch nicht. And then he uses very, very strong words. Dann benutzt er sehr, sehr starke Worte. He says, and if Christ is not alive, er sagt, und wenn Christus nicht lebt, you are still lost in your sins and your faith is a fantasy. Seid ihr immer noch in euren Sünden verloren und euer Glaube ist Fantasie. I mean, at the latest, but now you need to realize, I better believe in the resurrection of Jesus. Spätestens jetzt muss uns klar sein, dass wir besser an die Auferstehung Jesu glauben. Paul is literally saying that the death of Jesus Christ was not enough for you to go to heaven. Paulus sagt wortwörtlich, dass der Tod von Jesus Christus nicht ausreicht, damit du in den Himmel kommst. He says you're still lost in your sins and your faith is nothing but a fantasy. Er sagt, dann bist du immer noch in deinen Sünden verloren und dein Glaube ist nichts als Fantasie. Of course, I've already told you in previous devotions why. Natürlich habe ich dir bereits in früheren Andachten gesagt, warum. Because it's the new covenant that sorted out our mess. Weil es der neue Bund ist, der unser Durcheinander in Ordnung gebracht hat. It's the blood of Jesus taken to heaven that resolved the problem. Es ist das Blut Jesu, das in den Himmel gebracht wurde, das das Problem gelöst hat. When I look at a lot of Christian brothers and sisters, bei vielen christlichen Brüdern und Schwestern, it really looks like their Christian life is like a fantasy. Sieht es wirklich so aus, als sei ihr christliches Leben eine Fantasie. And I'll tell you why it looks like this to me. Ich sage dir auch, warum es für mich so aussieht. And this is something that's kind of made me sad now for many decades. Das macht mich seit vielen Jahrzehnten traurig. Because I see, and I understand I'm generalizing here, but it's still concerning. Weil ich sehe und ich verstehe, dass ich hier verallgemeinere, aber es ist trotzdem besorgniserregend. I see Christians who live two lives. Ich sehe Christen, die zwei Leben führen. They live a life when they go to the church service. Sie leben das eine Leben, wenn sie in den Gottesdienst gehen. There they sing the most beautiful songs. Dort singen sie die schönsten Lieder. Their hands are raised. Ihre Hände sind erhoben. There's a smile on their faces. Sie haben ein Lächeln auf dem Gesicht. They demonstrate a lot of emotions. Und zeigen eine Menge Emotionen. But then there are other 6 days of the week. Life is very different for them. Aber an den anderen 6 Tagen der Woche sieht das Leben für sie ganz anders aus. See, really, the Christian life is a fantasy. In Wirklichkeit ist ihr christliches Leben eine Fantasie. Let me ask you a simple question. Ich stelle dir eine einfache Frage. Does the Christian faith impact your life 7 days a week? Hat der christliche Glaube 7 Tage in der Woche Einfluss auf dein Leben? Does your Christian faith impact your life when you hear some bad news? Hat dein christlicher Glaube Auswirkungen auf dein Leben, wenn du eine schlechte Nachricht hörst? Does your Christian faith work when everything that you can imagine is going wrong? Funktioniert dein christlicher Glaube, wenn alles, was du dir nur vorstellen kannst, schiefläuft? How does your Christian faith work in day-to-day? Wie wirkt dein christlicher Glaube im Alltag? Is it a fantasy or is it real? Ist er nur eine Fantasie oder ist er real? I think that this has been a problem as long as I can remember. Solange ich mich erinnern kann, sehe ich das als Problem. Because I remember I've addressed these things 4 decades ago. Denn ich erinnere mich, dass ich diese Dinge schon vor 4 Jahrzehnten angesprochen habe. But with the advancement of technology, I think this danger is greater today than ever before. Mit dem Fortschritt der Technologie ist diese Gefahr heute aber größer als je zuvor. And I will tell you why it is greater than ever before. Und ich sage dir, warum sie größer ist als je zuvor. Because today we live in a life, it's very, very easy to show a fantasy world and present it as the real world. Weil wir heute in einer Zeit leben, in der es sehr, sehr einfach ist, eine Fantasiewelt zu zeigen und sie als die reale Welt darzustellen. Because today many people's lives is virtual much more than real. Denn heutzutage ist das Leben vieler Menschen mehr virtuell als real. I can preach and teach anything before the camera. Ich kann vor der Kamera alles Mögliche predigen und lehren. It's easy to get people touched by that. Es ist leicht, die Leute damit zu berühren. If you only touch their emotions. Wenn man nur ihre Gefühle anspricht. You can even study how to do that if you want to. Man kann sogar studieren, wie man das macht, wenn man will. And today, a lot of Christians live in a fantasy and not in a reality. Heute leben viele Christen in einer Fantasiewelt und nicht in der Realität. The other side is a lot of people want that. Andererseits wollen das viele Menschen genauso. They want their heroes to demonstrate, to show a beautiful, perfect kind of life. Sie wollen, dass ihre Idole ein schönes, perfektes Leben zeigen. And then you better not touch these heroes. Man sollte diese Helden dann besser nicht anfassen. And it's become such a normal thing today. Das ist heute so normal geworden. That many people live a life of fantasy and call it a real life. Dass viele Menschen ein Leben in Fantasie führen und es als echtes Leben bezeichnen. That's not what Christian faith is all about. Darum geht es im christlichen Glauben überhaupt nicht. That's what Paul said happens when you believe that Christ is not alive. Laut Paulus passiert das, wenn man glaubt, dass Christus nicht lebendig ist. So I'm not talking about a rational believing. Ich spreche nicht von einem rationalen Glauben. I'm not talking about a mental recognition that Jesus actually was resurrected. Ich spreche nicht von einer mentalen, emotionalen Erkenntnis, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. I'm talking about a total acknowledging in your heart and making it real day by day. Ich spreche davon, dass du es in deinem Herzen anerkennst und es Tag für Tag in die Tat umsetzt. You need to connect with the resurrected Jesus in your heart day by day. Du musst dich Tag für Tag mit dem auferstandenen Jesus in deinem Herzen verbinden. It is so easy and happens so quick that Christian life is just a fantasy. Es ist so einfach und geht so schnell, dass das christliche Leben nur eine Einbildung ist. Paul warned about that almost 2000 years ago. Paulus hat uns schon vor fast 2000 Jahren davor gewarnt. And this is why so many Christians have been disappointed with the Christian faith. Das ist der Grund, warum so viele Christen vom christlichen Glauben enttäuscht sind. Because they came to the conclusion to say, this is just fantasy, it's not working in my day-to-day life. Weil sie zu dem Schluss gekommen sind, das ist nur Fantasie, es funktioniert in meinem täglichen Leben nicht. Jesus is alive, he's inside of you. Jesus ist lebendig, er ist in dir. Make it a daily reality. Mach es zu einer täglichen Realität. See you guys tomorrow. Bis morgen.